Bill und Ben sind die spitzbübischsten Lokomotiven, die bei der Eisenbahn des dicken Kontrolleurs arbeiten. Sie sind damit beschäftigt, auf der Strecke zwischen dem Karolinenberg und dem Rangierbahnhof im Hafen Güterwagen hin und her zu ziehen und zu schieben. Sie haben es gern lustig bei der Arbeit und spielen den Arbeitern gern Streiche. Aber manchmal bringen sie sich mit ihren Streichen auch in Schwierigkeiten. Eines Morgens kam der dicke Kontrolleur zu ihnen. Wichtige Güter sind am Hauptbahnhof eingetroffen. Bill und Ben, ihr müsst den anderen Lokomotiven helfen. Oh ja, Chef, natürlich, antworteten die Zwillinge. Sie machten sich fröhlich auf den Weg zu ihrer wichtigen Aufgabe. Boko ruhte sich gerade aus, als er plötzlich ein paar vertraute Pfiffe hörte. Seufzte Boko, jetzt gibt's Ärger. Der dicke Kontrolleur hat uns gesagt, du bist erschöpft, reizte ihn Bill. Er hat gesagt, wir sollen dir die Güterwagen abnehmen. Ihr könnt es wohl nie sein lassen, kicherte Boko. Aber ich fall auf eure Streiche nicht rein. Eure Hilfe brauchen wir allerdings. Und schon bald schoben und zogen die Zwillinge die schweren Güterwagen an ihren Bestimmungsort. Stunde um Stunde verging und die beiden arbeiteten fleißig, ohne auch nur eine Pause zu machen. Endlich war ihr Tagwerk geschafft. Jetzt kam etwas Aufregendes für die Zwillinge. Zum ersten Mal durften sie die Drehscheibe benutzen. Bill versuchte es als erster. Das ist lustig, kreischte er zu Ben und er wollte sich dort nicht mehr wegbewegen. Der Vorarbeiter hielt die Drehscheibe an. Bitte mach Platz für die anderen Lokomotiven, ordnete er an. Bill gehorchte, aber der Vorarbeiter hatte aus Versehen die Drehscheibe in der falschen Stellung angehalten. Bill war auf dem falschen Gleis und Ben dampfte direkt auf ihn zu. Die Lokomotiven kamen knirschend zum Stehen. Sie schauten sich grimmig an. Ich war als erster hier, sagte Bill. Aber du versperrst mir den Weg, protestierte Ben. Du musst wieder zurücksetzen. Mach ich nicht. Machst du. Mach ich nicht. Der dicke Kontrolleur unterbrach den Streit. Wenn ihr euch nicht benehmt, schicke ich euch fort. Am nächsten Tag war Ben noch immer mürrisch. Dieser Bill stellt sich mir vor der Drehscheibe einfach in den Weg. Der ist wirklich eine dumme Lokomotive. So wie es mir berichtet wurde, seufzte Boko, seid ihr wohl beide schuldig gewesen. Dann hat man es dir eben falsch berichtet. Jeder der Zwillinge schimpfte den ganzen Tag lang auf den anderen. Und wenn es irgendwie möglich war, gingen sie sich aus dem Weg. Sogar der freundliche Edward verlor die Geduld. Diese ganze Schimpferei verbreitet eine schlechte Stimmung im Rangierbahnhof. Du hast ganz recht und deswegen habe ich mir etwas ausgedacht. Boko flüsterte Edward seinen Plan zu. Dann sagte sein Lokomotivführer dem dicken Kontrolleur, ich werde sofort die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Am nächsten Morgen beorderte er Bill und Ben in den Rangierbahnhof. Boko übernimmt einen Sonderzug zum Hafen. Sein Schwertransport wartet auf einem Abstellgleis. Ihr beide könnt ihn zusammenziehen. Aber, protestierten Bill und Ben, die immer noch nicht miteinander sprachen. Gut, ich wusste, dass ich mich auf euch beide verlassen kann. Ich ziehe den Zug allein, sagte Ben beleidigt. Ganz wie du willst, sagte Bill. Ben wurde an den Zug mit Güterwagen angekoppelt, aber sie waren zu schwer für ihn. Er konnte sie nicht allein ziehen. Na los, ärgerte ihn Bill. Ich kann nicht, sagte Ben. Dann lachten beide Zwillinge plötzlich los. Ich glaube, dieses Mal sollten wir uns nicht abwechseln, sagte Bill. Dieses Mal ziehen wir am besten zusammen. Ben freute sich sehr. Es war schön, dass sie sich gegenseitig halfen. Und am schönsten war, dass sie wieder Freunde waren.